Liebe in mir ist, kann dieser sich vergessen. Denn bei Land und mir bist du, zum Schau nach schönen Lichten, die so freundlich nach mir sehen, das Glauben, das Glocken, bist du mir, ob du gesehen. Thank you.